In manchen Fällen wurde den Opfern die exakte Uhrzeit ihres Todes angekündigt und die Urteile wurden auf die Minute pünktlich vollstreckt. Einmal sagte ein Mann vor Gericht gegen den Bund aus, mit dem er diverse Verbrechen begangen hatte, und bat den Richter um 20 Jahre Gefängnis, denn das heißt 20 Jahre Leben. Ein Bäcker aus Newark, den man gedroht hatte, ihm die Kehle durchzuschneiden, verkaufte seinen Laden für ein Butterbrot und floh wie viele andere vor ihm zurück in seine italienische Heimat, die er Jahre zuvor beinahe ohne einen Pfennig in der Tasche verlassen hatte. 3 Tage nach seiner Ankunft fand man seine Leiche auf der Straße vor seinem Haus. Man hatte ihn erschossen und ihm, als hätte das nicht schon gereicht, den Hals von einem Ohr zum anderen aufgeschlitzt. Nun waren die Amerikaner um 1900, wenigstens die in den Städten, keine Unschuldslämmer. Sie lebten mit korrupten Regierungen, dreckigen Straßen, schrecklichen Industrieunfällen, weltweiten Epidemien, mit Skandälchen und Skandalen. Sie hatten schon früher Verbrechenswellen ausgesessen, einschließlich der politischen Gewalt der Molly Maguires und der von wahnsinnigen irischen Banden, denen von noch wahnsinnigeren irischen Banden die Schädel eingeschlagen wurden. Doch die Black Hand war etwas anderes. Sie hatte etwas beinahe Okkultes an sich. Den Nimbus eines dunkleren, verderbteren Lebens, als die Gründerväter sich einst vorgestellt hatten. Sie war eine alte Seuche in einem jungen Land. Die Berichte von unnachgiebiger Verfolgung bis zum Mord faszinierten die Amerikaner und entsetzten sie zugleich. Die weitreichende Macht und der unerbittliche Rachedurst der Manonera suchen in der Geschichte des Verbrechens ihresgleichen, befand die Washington Post. Über Wüsten, Flüsse, Ozeane, schrieb ein anderer Journalist, reicht der lange Arm der Black Hand. In jedem Staat dieser Union ist ihr Würgegriff zu spüren, und selbst noch in Europa schlägt sie zu und bringt ihren Feinden den Tod. Wie sollte die junge Nation mit derart verstörenden Taten umgehen? Versucht hat sie es unter anderem mit Hilfe der wachsenden Populärkultur. Um 1905 war der Bund bereits in diversen Filmen, Romanen, Groschenheften, Gedichten und Theaterstücken aufgetaucht.